hältst du mich umschlossen, Heimatwald mit treuem Arm. Süß von deinem Hauch umflossen wird das Herz mir Licht und warm. Wie die Blätter leistig regen, wie durchs Laub die Sonne tropft, auf diesen stillen Wegen, wie so sanft das Herz mir klopft. Hingestreckt an deinem Saume, Heimat, bald von dir bewacht, fühl ich wie in sel'gem Traume meine Seele Sonntag macht. Zum Schmerz und Hass und Grollen fegt sie aus der Kammer aus, Kränze bunten Frollen schmückt sie aus ihr ganzes Haus. Läuten leises Raunen, traumhaft wehender Gesang. Heimat, Wald, schauen und staunen wird mein Herz ganz Licht und Klang. Was kein Mensch mir konnte geben, sieh, du gabst es mir zurück, eine Stille voller Leben, Stunde voller hohem Glück. Wieder hältst du mich umschlossen, Heimat, Wald mit treuem Arm. Süß von deinem Hauch umflossen wird das Herz mir Licht und Warm.